Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, begutachtete einen Raketenwerfer-Schusswettkampf der Artilleristinnen zwischen den großen Truppenverbänden der koreanischen Volksarmee. An dem Wettbewerb nahmen die weiblichen Raketenwerferkompanien teil, die in den großen Truppenverbänden der Armee ausgewählt wurden. In der Beobachtungsstelle hörte sich Kim Jong-un den Bericht über die Form und Methode des Schusswettbewerbs an und erteilte dann den Befehl zum Beginn des Wettkampfes. Während der Beobachtung der Artilleristinnen bei der Beziehung der Feuerstellung sagte er, es sei eigentlich unheimlich schwierig, auf dem bis zum Fußknöchel tiefen Sandfeld die Raketenwerfer zu ziehen. Aber die Soldatinnen hätten es hervorragend geschafft. In der körperlichen Leistungsfähigkeit gäbe es zwar Unterschied zwischen Mann und Frau, aber gar nicht in der Treue der Soldatinnen zur Partei, Revolution, Vaterland und Volk. Man solle die Soldatinnen zu unbeugsamen Kämpferinnen mit dem starken revolutionären Geist erziehen, damit sie im Krieg für die Wiedervereinigung des Vaterlandes eine wichtige Rolle spielen könnten. Mit der Erteilung des Schussbefehls flogen die Geschosse durch die Luft hintereinander auf die Ziele. Kim Jong-un begutachtete aufmerksam den Wettkampf und betonte dabei wie folgt. Die Kommandeure sollen Bescheid wissen, warum wir ohne Vorankündigung den Schusswettkampf organisiert haben. Sie sollen die Artilleristen darauf vorbereiten, jederzeit und überall gleich nach dem Schussbefehl sofort Treffschüsse zu geben. Dafür soll man die Artillerie-Schussübung unbedingt in eine praktische Übung verwandeln, die dem Kriegsmilieu nahe ist. Die praxisfremde Militärübung ist nutzlos, auch wenn sie ununterbrochen wiederholt wird. Für solche Übungen werden die Soldaten im wirklichen Krieg mit Blut bezahlen. Die glühende patriotische Treue der Kommandeure und ihre Liebe zu den Soldaten zeigen sich in ihrer harten Forderung nach der Übung. Alle Kommandeure der Volksarmee sollen auf keinen Fall vergessen, dass die ewige Zukunft des Vaterlandes durch die starke Wehrkraft garantiert wird. Und es gilt, die Vollendung der Kampfbereitschaft weiter zu forcieren. Sie sollen sich merken, dass der moderne Krieg gleich einen Artilleriekrieg bedeutet und die Vollendung der Kampfbereitschaft der Artilleristen gleich die der Volksarmee ist und dementsprechend die Vervollkommnung der Artillerie-Kampfbereitschaft weiter beschleunigen. Man soll die Meisterschützenbewegung noch dynamischer entfalten und so die Armeeangehörigen zu den treffsicheren Meisterschützen entwickeln, die unter allen Umständen ungeachtet des Wetters und der Saisonbedingungen, egal ob es Tag oder Nacht ist, die Schüsse geben können, die die südkoreanischen Marionetten volltreffen werden. So gab Kim Jong-un wertvolle Hinweise für die Vollendung der Kampfbereitschaft der Volksarmee und für die Verstärkung der Artillerie. Im Raketenwerfer-Schusswettkampf der Artilleristinnen zwischen den großen Truppenverbänden der koreanischen Volksarmee errang die weibliche Raketenwerferkompanie unter dem 9. Korps der Volksarmee den ersten Platz und bekam den Preis, den der oberste Befehlshaber ihnen gab. Den Artilleristinnen, die den ersten Platz gewannen, drückte Kim Jong-un eine nach der anderen die Hand und gratulierte ihnen herzlich und ließ sich dann mit allen Teilnehmern des Wettkampfes zur Erinnerung fotografieren.